Am 18. Oktober hielten mehr als 1450 Persönlichkeiten verschiedener Kreise, wie der Arbeiter-, Religions-, Büro- und Gesellschaftskreise Südkoreas in Seoul eine Pressekonferenz ab und unterstützten den Generalstreik der Arbeiter gegen die volksfeindliche Politik des südkoreanischen Regimes. Das ging aus einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jajusibo hervor. Und laut Meldungen verspottete ein Parlamentarier der Gemeinsamen Demokratischen Partei, einer Oppositionspartei Südkoreas, am 17. Oktober die Präsidentin Park Geun-hye, die arrogante Äußerungen fallen lässt, die die Süd-Nord-Beziehungen verschlechtern. Er sagte, dass Park Geun-hye einer Sprecherin des Lautsprecherfunks gegen den Norden gleiche.